komm mal, komm zu mir. Und wird es ernst, dann helf ich dir. Sagst du mir, was geschehen ist, geb ich dir einen Rat von mir. Und rufst du ganz laut um Hilfe, rufst du ganz laut um Hilfe. Ganz laut um